Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht es um kleine musikalische Motive mit großer Wirkung. Riffs werden sie meistens genannt. Davon gibt es hier knapp 2 Stunden einige magische Exemplare. Am Mikrofon ist Michael Frank. We'll be right back. Gitarrenanfänger und andere aufstrebende Musikanten, die etwas mit Blues- und Rockmusik zu tun haben wollen, werden als eine der ersten Tonleitern die sogenannte Blues-Pentatonik kennenlernen. 5 Töne, die die Basis ungezählter Melodien, Soli und Riffs sind. Das war gerade ein Song mit so einem 5-Ton-Riff. Dirt heißt er. Das Original findet sich auf Funhouse, der 2. LP der Stooges um Iggy Pop von 1970. Der 5-Ton-Riff wurde damals hauptsächlich von Bassist Dave Alexander verankert. Die Version, die gerade zu hören war, erschien im Juni dieses Jahres auf einem Album, das Nanny Cherry zusammen mit dem schwedisch-norwegischen Jazz-Trio The Thing aufgenommen hat. Ingebrigt Hackerflaten ist der Kontrabassist des Trios, Paul Nielsen Love der Drummer und Mats Gustafsson der Saxophonist. Riffs aus Blues-Pentatonik sind seit den späten 60er Jahren Dutzendware geworden, Klischee und Inspiration liegen da eng beieinander. Nanny Cherry und The Thing schaffen es bei ihrer Version von Dirt aber, dem Riff wieder eine gewisse Frechheit und den titelgebenden Dreck zurückzugeben. Und das hat natürlich viel damit zu tun, was sie um ihn herum an Aufregendem veranstalten. Die Zusammenarbeit von Nanny Cherry und The Thing begann 2010, als die ersten 3 Songs des Albums in London aufgenommen wurden. Nanny Cherry war damals 46 Jahre alt. Das Verständnis der 4 ist dabei so intuitiv gewesen, dass mitunter nur 1 Take pro Song gebraucht wurde, für andere höchstens 4. Nanny Cherry hatte schon als Teenager Anfang der 80er Jahre bei Rip, Rick and Panic Erfahrungen mit hochenergetischen Fusionen von Funk, Jazz und Rock gesammelt. Die Musiker von The Thing gehören einer jüngeren Generation an, sie begannen im Jahr 2000 zusammenzuarbeiten. Riffs sind oft im Sinne von Markenzeichen gleich zu Beginn eines Songs eingesetzt worden, möglicherweise auch ein ökonomisch motivierter Schachzug, um den Wiedererkennungswert von Hits in spe zu steigern. Der Gitarrenriff in Satisfaction von den Stones braucht nur 3 Töne und eine prägnante rhythmische Gestalt. Mehr braucht der nächste Song auch nicht. Morning. dass Jazzmusiker und Musikerinnen Songs aus den Hitparaden in ihr Repertoire nehmen, ist immer wieder gängige Praxis gewesen, egal ob das Herz oder das Portemonnaie dabei den Ausschlag gegeben hat. Bekanntlich soll es ja auch finanziell motivierte Entscheidungen gegeben haben, die künstlerische Qualität nicht verhindert haben. Ella Fitzgerald hatte 1964 schon einen Beatles-Song auf der B-Seite von Hello Dolly. 1969 nahm sie unter anderem eine prima Version von Sunshine of Your Love von Cream auf und eben den Song, der gerade zu hören war, Get Ready. Komponiert worden war Get Ready 1966 von William Robinson, besser bekannt als Smokey Robinson. Der Song war gedacht für eine neue Single der Temptations. In den USA kam sie 1966 zwar auf Platz 1 der R&B-Charts, aber nicht in die anvisierten Top 20 der Pop-Charts. In England klappte es mit dem Erfolg in der Pop-Hit-Parade, aber erst 3 Jahre später. 1969 gab es für Get Ready in der Version der Temptations einen Platz in den Top 10. Im selben Jahr kam Ella Fitzgerald zur Aufnahme nach London, sie war damals 52 Jahre alt, und nahm für Reprise Records ein ganzes Album mit Coverversionen aktueller Soul- und Pop-Songs auf. Um magische Riffs geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Die häufige Wiederholung der kurzen Motive ist das wesentliche Merkmal von Riffs, das bedeutet aber nicht, dass im ganzen Song nichts anderes zu hören ist. Bei Get Ready treibt der Viertonriff die Strophen an, beim Refrain ändert sich das musikalische Klima durch Akkordwechsel und andere Details. Der Song, der vor Get Ready zu hören war, heißt unüberhörbar Softly Softly, eine Single-A-Seite der Equals von Ende 1968, komponiert von Gitarrist Eddie Grant. Hier nimmt der Riff schon mehr Raum ein, Strophe und Refrain werden von ihm untermalt, nur im Bridge-Teil in der Überleitung zwischen Strophe und Refrain fehlt der Riff für ein paar Takte. Die Ähnlichkeit des Dreitonriffs zu dem Riff von Satisfaction der Stones hat übrigens nicht zu Klagen geführt, genauso wenig wie das offensichtliche Zitat des Satisfaction-Riffs in dem Song Mr. Soul von Buffalo Springfield. Der nächste Song wurde ursprünglich 1968 als B-Seite einer Single von Sly and the Family Stone veröffentlicht. Gott und die Welt haben den Song später gecovert, Zeitgenossen wie die Temptations oder Miles Davis, Jimi Hendrix und die beiden Band of Gypsies-Kollegen bauten den Bassriff in einen eigenen Song ein und Jahrzehnte später sampleten dann diverse Hip-Hopper wie Public Enemy, Cypress Hill oder Tupac die Sly and the Family Stone Nummer Sing a Simple Song. Yeah. very much. Enough for our next song. I'd like to do a little thing called Beep Boop Boop Boop Boop. Beim Soundcheck vor den beiden Konzerten im Berkeley Community Center am 30. Mai 1970. Die alte Carl Perkins Nummer Blue Suede Shoes wird hier durch einen Fanggriff aus vier Tönen aufgepeppt. Er bildet die Basis für die Strophen- und Solo-Improvisationen. Der Refrain bleibt davon unberührt. Es heißt, Hendrix hätte Soundchecks eher selten gemacht, aber wenn zum Beispiel Filmaufnahmen wie in Berkeley anstanden, ließ er sich doch dazu bewegen. Diese Version von Blue Suede Shoes wurde erstmalig 1972 auf der LP Hendrix in the West veröffentlicht. Die häufige Wiederholung kurzer Melodien oder Riffs kann auf den einen oder die andere monoton und primitiv wirken, für den anderen wiederum liegt darin gerade der Reiz. Die Wiederholung wird in der nächsten Nummer sozusagen auf die Spitze getrieben. Zum einen klingt der Riff haargenau wie die Mutter aller Hardrock-Riffs, nämlich wie You Really Got Me von den Kinks. Hinzu kommt, dass nicht nur die Zwei-Akkord-Figur ständig wiederholt wird, sondern auch eine einzige Textzeile. Und diese Zeile handelt davon, dass etwas nochmal getan wurde. Wir sind jetzt im Jahr 1968. We did it again. Oh, im Dunstkreis der sogenannten Canterbury-Szene um Bands wie Soft Machine und Caravan gehörten Riffs zu den beliebtesten Stilmitteln überhaupt, gerne auch in ungeraden Taktarten. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus den beiden ersten Alben von Soft Machine und aus dem ersten Soloalbum des damaligen Gong-Gitarristen Steve Hillage. Los ging's mit dem Wiederholungsmantra »We Did It Again« von Soft Machines erster LP. Kevin Ayers wird als Komponist der Nummer angegeben, aber Ray Davies mit seinem »You Really Got Me« hätte als musikalischer Pate auch ruhig erwähnt werden dürfen. Bei einem legendären Gig von Soft Machine in Saint-Tropez 1967 soll die Band den Riff 40 Minuten lang zelebriert haben. Danach gab es eine Komposition von Soft Machine-Tastenspieler Mike Rattledge. Orange Skin Food ist im Grunde eine Improvisation über einen Riff im rasenden 7/8-Takt. Die Akzente auf dem 1. und 4. Achtel kommen von den Bläsern. Geerdet wird das Ganze durch den stoischen Basslauf von Hugh Hopper. Orange Skin Food erschien 1969 auf dem 2. Soft Machine Album. Das letzte Stück dieser Canterbury-Trilogie ist ein Ausschnitt aus der Solar Music Suite von Steve Hillage. Der Riff wurde später einmal Dervish Riff getauft und gehört für mich zu den Highlights von Steve Hillages Kreativität. Der Riff erstreckt sich über 3/4-Takte, hat aber in sich so viele Akzentverschiebungen, dass er auf mich zuerst wie ein Riff über wechselnde Taktarten gewirkt hat. Spezialisten beim Jonglieren mit ungeraden Taktarten waren jahrelang die Mitglieder der Don Ellis Big Band. Ihre Nummer Bulgarian Bulge basierte zum Beispiel auf einem Taktmodell aus 33 Achteln. Bulgarian Bulge hat aber nicht so einen prägnanten Riff wie das nächste Stück von der Don Ellis Big Band, The Magic Bus at My Donut heißt es. Komponiert hat der Saxophonist Fred Seldon. Im Anfangsteil wechseln 3/4-Takte, 4/4- und 5/4-Takte miteinander ab. Das Altsaxophon-Solo von Fred Seldon läuft dann nur über den Wechsel von Vierern und Fünfern. Auch hier ist der Bassriff wieder der tonale und rhythmische Anker. Thank you. Die erste Soundcheck-Stunde mit magischen Riffs geht so langsam zu Ende. Das waren gerade Gary Barth, Sopran-Saxophon, und Keith Jarrett, E-Piano, als Solisten über einen superschnellen Bassriff, gespielt von Michael Henderson. Der Drummer war Leon Dugu Chancellor, Don Elias, der Perkussionist und Master of Ceremonies, war natürlich Miles Davis. What I Say heißt die Nummer. Diese Version wurde bei den Berliner Jazztagen 1971 mitgeschnitten. 2008 wurde der ganze Auftritt endlich von dem Label Jazz VIP auf DVD veröffentlicht. Vor Miles Davis war Don Ellis mit seiner Big Band live im Fillmore West in San Francisco zu hören. The Magic Bus at My Donut heißt die Nummer, komponiert von Fred Seldon. Don Ellis live at the Fillmore, erschienen im Jahr 1970. Im Jahr 1996 erschien das vierte Album von De La Soul. Stakes is High heißt es, zu Deutsch etwa, der Einsatz ist hoch, es geht um sehr viel. Das Titelstück entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten James Yancey alias J. Dilla oder J.D. Nach J. Dillas Tod im Jahre 2006 arrangierte der Komponist Miguel Edward Ferguson diverse Titel aus J. Dillas Werkstatt für Orchester und Big Band. 2010 erschien das Album Timeless, daraus jetzt Stakes is High mit den Rappern Postnus von De La Soul und Talib Kweli. Das ganze Stück basiert auf einer clever gestalteten Akkordfolge über 3/4-Takte. Bis zu den Deutschlandfunknachrichten um 2 Uhr. Stakes is High, arrangiert von Miguel Edward Ferguson. Gun control, me using both hands in my land, and it's all about cautious living. My great higher form of consequence, compliments, struggling, shouldn't be noble. Every word said, quality is affordable. I'm sick of bitches, sick and nasty. Sick of talking about blood, sick of without your glasses. Sick of slang, sick of half-assed award shows. Sick of name brand clothes. Sick of R&B bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, bringing sickness to blacks. It's fast, swole hair rappers with them sick in their raps. Clappers and gas, making the whole sick world collapse. The fact is getting sicker, even sicker perhaps. I stick a push to make it to escape the snap. Hey, yo, life can get all up in your ass. Baby, you better work it out. Let me tell y'all what it's all about. Skin not considered equal. Video has no right to my people. Wasting time scheming who they hated. No water need a tumble. Officially agreed. With the love, come on, y'all. Vibration, the stakes is high. You know them stakes is high. When we talk about the love, we mix it up with a little vibration. Come on, stakes is high. You know them stakes is high. When we dealing with the love, hey, mix it up with a little vibration. Come on, stakes is high. Listen, yo, it's about the loving of cars, loving of funds, loving to love mad sex, loving to love guns, love for opposites, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself. We live in these days of man-made ways, see every aspect is vivid. These brothers no longer talk shit. These niggas living, about to give it to you 24-7 on a microphone. Plug one, translating the zone. No offense to a player, but we don't play. If you take offense, fuck it, gotta be that way. We drop it like this, that's all I got to say. It's about the love, y'all. Check it out, when we talking vibrations. Come on, stakes is high. Y'all say, you know what I'm saying, y'all say, man. Love. Say it, man, come on. Vibrations, come on. Stakes is high. I want everyone to stand up for Dilla when we talking about the love. Come on, y'all. Vibrations, come on. Stakes is high. All we're gonna do right now is talk about a little love. Mix it up with a little vibrations. Come on, stakes is high. You know them stakes is high. Come on. Love. Hey. Vibrations, come on. Stakes is high. Why don't you give it a try when we talking about the love? Come on, stakes is high. My dude's over there, come on, we gonna love everybody tonight with vibrations. Come on, stakes is high. You know the stakes is high. Keep it going, keep it going. Vibration. Stakes is high. Yeah, yeah. Keep it going, y'all, come on, y'all. Vibration. We need your help. We need your love, y'all, tonight. Come on, we get up. Hey, vibrations, come on. Stakes is high, you know them stakes is high. With a little vibrations, come on. Where the stakes is high, you know them stakes is high. Come on, stakes is high. Everybody know them stakes is high. Don't be shy.